Erster mein Kind, sei stark durch die Gnade, die wir in Christus Jesus empfangen haben. Zweiter du hast meine Lehren vor vielen Zeugen gehört, deshalb sollst du sie nun zuverlässigen Menschen anvertrauen, damit auch sie andere unterrichten können. Dritter sei bereit, Leiden auf dich zu nehmen, so wie es ein guter Soldat von Christus Jesus tut. Vierter ein Soldat beschäftigt sich nicht mit alltäglichen Geschäften, weil er seinem Vorgesetzten gefallen möchte, der ihn für den Dienst ausgewählt hat. Fünfter ebenso erhält ein Sportler keinen Preis, wenn er sich während des Wettkampfs nicht an die Regeln hält. Sechster ein Bauer, der hart auf seinem Feld arbeitet, sollte als Erster einen Teil der Ernte erhalten. Siebter denke über meine Worte nach, denn der Herr wird dir helfen, alles richtig zu verstehen. Achter erinnere dich immer an Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist und von König David abstammt, wie ich es verkündige. Neunter wegen dieser Botschaft muss ich leiden und bin wie ein Verbrecher angekettet, aber das Wort Gottes lässt sich nicht einsperren. Zehnter deshalb ertrage ich alle Schwierigkeiten für die Menschen, die Gott erwählt hat, damit auch sie durch Christus Jesus gerettet werden. Elfter dieses Wort ist absolut zuverlässig, wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Zwölfter wenn wir standhaft bleiben, werden wir mit ihm regieren, aber wenn wir ihn ablehnen, wird auch er uns ablehnen. 13. Auch wenn wir untreu sind, bleibt er dennoch treu, weil er seinem eigenen Wesen nicht widersprechen kann. 14. Erinnere die Gemeinde an diese Dinge und fordere sie vor Gott auf, keine sinnlosen Wortgefechte zu führen, da diese nur den Zuhörern schaden. 15. Bemühe dich darum, dass Gott deine Arbeit anerkennt, damit du als ein Arbeiter ohne Scham die Wahrheit klar und richtig verkündest. 16. Halte dich von gottlosen und leeren Gesprächen fern, da diese die Menschen nur noch weiter von Gott wegführen. 17. Solche falschen Lehren breiten sich wie eine gefährliche Krankheit aus, wie man es bei Hymenäus und Philetus sehen kann. 18. Diese Männer haben die Wahrheit verlassen, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon vorbei, wodurch sie den Glauben einiger Menschen zerstören. 19. Aber das Fundament Gottes bleibt fest und trägt die Aufschrift, dass der Herr die Seinen kennt und jeder Gläubige das Unrecht meiden soll. 20. In einem großen Haus gibt es Gefäße aus Gold und Silber, aber auch solche aus Holz oder Ton für einfache Zwecke. 21. Wenn jemand sich von schlechten Einflüssen reinigt, wird er wie ein wertvolles Gefäß sein, das für den Herrn nützlich und für gute Taten bereit ist. 22. Fliehe vor den Leidenschaften der Jugend und strebe stattdessen nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden zusammen mit allen aufrichtigen Gläubigen. 23. Vermeide dumme und unnötige Diskussionen, weil du genau weißt, dass sie am Ende nur zu Streit führen. 24. Ein Diener des Herrn darf nicht streiten, sondern er muss zu allen freundlich sein, gut lehren können und geduldig bleiben, wenn er ungerecht behandelt wird. 25. Er soll Menschen mit einer anderen Meinung sanft korrigieren, in der Hoffnung, dass Gott ihnen Einsicht schenkt, damit sie die Wahrheit erkennen. 26. So können sie wieder zur Besinnung kommen und sich aus der Falle des Teufels befreien, der sie bisher für seine Zwecke gefangen hielt.